Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jagri Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Doktor, bitteschön. Kurz zum Ablauf. Ich werde als erstes Ihnen ein paar Fragen zu Ihren aktuellen Daten stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Matthias Scheuermann. Matthias Scheuermann. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, SCHEUERMANN. Scheuermann. Scheuermann. Herr Scheuermann, Ihr Vorname mit IAS, richtig? Matthias, ja, genau. Okay. Herr Scheuermann, wie alt sind Sie? Ich bin 29 Jahre alt. 29. Wann sind Sie genau geboren? 1. Juli 1990. 1. Juli 1990. Ja. Wie groß und wie schwer sind Sie? Also ich bin 1,83 Meter und wiege ungefähr 65 Kilogramm. Okay. Herr Scheuermann, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, das sind stechende Schmerzen und Luftnot, die ich jetzt vor 1, 2 Stunden bekommen habe. Und ich habe auch Hustenreiz so. Und also das ist das Problem, was ich habe. Stechend hier auf der rechten Seite und auch Luftnot. Auf der Also ich merke schon, wenn ich jetzt so schneller rechten rede, rechte Seite. Seite, ja. Meinen Sie Brustkorb, richtig? Brustkorb, ja. Ist plötzlich Und aufgetreten, von jetzt auf gleich. Ich war kerngesund heute Morgen und jetzt heute Nachmittag, heute Abend. Starke Schmerzen. Stechend, wie Gibt es Messerstiche. einen Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie etwas Ich bemerkt? habe, ich kann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts anderes gegessen, nichts gemacht. Ganz spontan. Okay, haben Sie Luftnot? Ja. Also wenn ich jetzt schneller spreche, merken Sie vielleicht auch, dass die Stimme ein bisschen Probleme bekommt. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben auch Husten. Ja, Haben Sie so auch Husten Husten, bemerkt? so kurzes Husten, ja. Ausruf? Haben Sie Nein, bemerkt, Ausruf? nein. Wie gesagt, ich war kerngesund bis vor heute Nachmittag. Ja. Haben Sie Herzprobleme momentan seit 2 Stunden? Ich meine, Herzrasen oder Herzstolpern? Kein, nur habe ich nicht bemerkt, nein, also kann ich nicht sagen, ne. Haben Sie sonst noch weitere Beschwerden? Haben Sie noch etwas bemerkt? Nee, das ist das Hauptproblem, was ich habe. Sie haben seit 2 Stunden stechenden rechtzeitige Rechts, ja. Brustkorbschmerzen Ja. und Husten. Und Dyspnoe. Ja, ich meine Probleme. Atemnot, ja. Wie ist Ihr Appetit? Normal. Früher hatten Sie keine Beschwerden oder keine Auffälligkeiten. Solche Beschwerden, nein, habe ich zum ersten Mal habe ich sowas. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein. Haben Sie Fieber? Nein, kein Fieber. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Keine Beschwerden. Haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Nein, habe ich bisher keine Probleme gehabt eigentlich. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit dem Wasserlassen? Nee, war alles gut. Ich möchte jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Krankengeschichte stellen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen? Ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich hatte mal die Diagnose vor 5 Jahren ungefähr was gewesen von Lupus erythematodes. Da hatte ich so Muskelgelenkbeschwerden gehabt und auch so Hautausschlag. Dann war ich beim Hausarzt, der hat mich dann auch zum Spezialisten geschickt und die haben auch Biopsien gemacht und haben dann gesagt, ich hatte diese Lupuskrankheit. Und dann habe ich aber eine Kortisontherapie bekommen und dann war das wieder weg und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr gehabt. Seit wann haben Sie kein Problem mehr? Fünf, Habe ich so nicht fünf, verstanden. fünf, fünf, 6 Jahren war das gewesen. Sonst haben Sie weitere Also Krankheiten? ich habe Gastritis, da, also Reflux habe ich, deswegen nehme ich immer wieder mal Medikamente ein. Ansonsten habe ich meine Meniskusoperation gehabt vor 10 Jahren bei einer Verletzung. Ansonsten war ich aber auch nie im Krankenhaus gewesen. An welchem Knie wurden Sie Rechts, operiert? rechts. Recht. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Also gelegentlich nehme ich halt das Pantoprazol, wenn ich so Refluxprobleme habe. Sonst keine Wie Medikamente. viel Milligramm? 40 Erinnern Milligramm. Sie sich, wie Ja. viel Milligramm? Einmal pro Tag? Also nach Bedarf. Bei Bedarf. Okay. Nehmen Sie sonst etwas ein? Keine anderen Medikamente, nein. Okay. Haben Sie momentan Schwierigkeiten beim Atmen? Oder fühlen Sie sich besser? Brauchen Ja. Sie etwas momentan oder können Sie es halten bis zu unserer Aufnahmegespräch enden. Also müssen Sie entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich was brauche. Okay. Jetzt muss ich Ihre Sauerstoffwerte überprüfen. Dann Okay. sprechen wir darüber. Okay. Also gut, haben Sie gemacht. Oximetrie zeigt 90%. 90%. Ich muss Sauerstoff dabei zu führen. Ja, kann man machen. Ja. Okay, jetzt habe ich Sauerstoff in der Okay. Nase. Gut, dann fragen Sie jetzt weiter. Ja. Fühlen Sie sich ein bisschen besser jetzt? Ein bisschen besser, ja. Die Luft ist besser geworden jetzt, Okay. ja. Können wir weitermachen? Ich denke, ja. Okay. Haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeiten? Ich habe keine Allergien, aber ich habe damals, als diese Lupus festgestellt worden ist, habe ich so einen Ausweis bekommen, auf welche Medikamente ich aufpassen muss. Aber das war nur vorsichtshalber. Also ich habe jetzt keine bekannten Allergien oder Unverträglichkeiten. Okay. Brauchen Sie? Ja, leider. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? Ja, so 20, 30 Zigaretten, also anderthalb Päckchen manchmal. Seit wann brauchen Sie? Oh, ich habe mit so 16, 17 angefangen. Ja. 10 Jahre, 12 Jahre vielleicht, ja. Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nur bei Anlässen, also vielleicht am Wochenende mal. Wein. Sonst nicht regelmäßig. Okay. Nehmen Sie nicht bitte persönlich, das ist routinemäßige Frage. Konsumieren Sie Drogen? Nee, ich nehme keine Drogen zurzeit ein. Ich habe früher mal probiert, ein bisschen als ich jung war, mit Ecstasy, aber das war damals nur, wo ich jung war. Aktuell keine Drogen. Okay. Gibt es in Ihrer Eltern wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Also mein In der Vater hatte Familie. Rheuma gehabt, ist dann aber auch später bei Verkehrsunfall gestorben. Meine Mutter lebt noch, die hat Diabetes und hat auch schon mal so einen Schlaganfall gehabt, so einen leichten. Ansonsten keine weiteren Erkrankungen mehr. Ihre Mutter hat Diabetes mellitus, Ja. Zuckerkrankheit und Schlaganfall. Ja. Darf ich Sie fragen, wann Ihr Vater gestorben ist? Das war vor 3, 4 Jahren ein Verkehrsunfall. Okay, haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Wie ist Ihr Familienstand? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, noch keine. Wohnen Sie mit Ihrer Frau, richtig? Bitte? Wohnen Sie mit Ja, Ihrer ich wohne mit Frau? meiner Frau ja zusammen, ja. Was sind Sie für? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Bitte nochmal. Was sind Sie vom Beruf? Bin in der arbeite in einer Bank als ja, IT-Techniker. Okay, Herr Scheuermann, ich habe meine ganzen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch etwas ein, das Sie hinzufügen möchten? Nee, ich denke, das waren die wichtigsten Sachen, die ich Ihnen sagen konnte und hoffe, dass Sie mir auch schnell helfen können. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich möchte Sie körperlich untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, gegebenenfalls manche bildgebende Untersuchungen veranlassen. Okay. Dann werde ich Sie rechtzeitig über die weiteren Schritte informieren. Einverstanden, ja. Danke, Herr Doktor. Okay. Gut. Gibt es Kommentare oder weitere Fragen, die Sie gestellt hätten? Da es sich um einen Notfall handelt, sollten wir die Anamnese pausieren, ein EKG machen, Lungenauskultation, ja, also zumindest mal die Vitalparameter kontrollieren. Das hat er gemacht, ja. Hatten Sie Trauma oder Verletzung? Ja, gute Frage. Haben Sie gefragt? Ich habe nicht gefragt, aber Herr Patient Hat gesagt, nichts es gesagt, gibt ja. keine Auslöser. Ja. Trotzdem ist es eine Frage, die man auch stellen sollte, finde ich, ja. Ja. Okay. Gut, das ist die Verdachtsdiagnose, okay. Hatten Sie auch so gesagt, Verdachtsdiagnose? Ja. Spontan Pneumothorax, ja, okay. Strahlen Ihre Schmerzen in andere Körperregionen aus? Also klar, also Schmerzanamnese kann man machen. Naja, Ja, im Bereich der habe Brust ich haben Sie schon. gefragt, aber ja. Ja, Hauptsächlich habe ich schon erkannt. rechte Brustwand, ja. Brustkorb, ja. Gut. Was gibt es noch wichtige Fragen? Vielleicht kann man, sind die Schmerzen atemabhängig? Kann man fragen, gut. Was Sie auch fragen könnten, wäre, ob jetzt in den letzten 2 Stunden die Luftnot schlechter geworden ist. Warum fragt man das? Er kann eine Verschiebung Pneumothorax oder wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß Wie nicht. heißt das auf Deutsch? Nicht verraten im Chat. Wie heißt das, wenn es schlechter wird? Pneumothorax oder wie heißt das? Okay, jemand darf es verraten im Chat. Spannungs Spannungspneumothorax ist richtig, korrekt, ja. Spannungspneumothorax. Das ist dann eher so ein bisschen Notfall dann, ja, wenn man dann merkt, dass es schlechter wird, ja. Gut, okay. Aber das waren, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Also die Anamnese war ja jetzt sehr leer, also ohne große Probleme. Junger Patient erwarten wir auch nicht viel. Medikamente haben Sie gefragt. Ansonsten fällt mir auch nichts ein, was ich jetzt hätte fragen können. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Gut, was machen Sie mit dem Patienten? Sollen wir gleich zum Vorgehen? Also Oberarztvorstellung können Sie auch kurz machen, glaube ich, aber dann können Okay. wir gleich mal zum Okay. Vorgehen behalten. Darf ich anfangen? Bitte schön, ja. Okay. Guten Tag, Herr Obert. Ich Also, möchte Entschuldigung, wenn ich das heute sagen darf. Ihnen einen. Kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Also bei so einem Patienten, wo Sie einen Verdacht auf Spontanpneumothorax haben, dann machen Sie natürlich Ihre Diagnostik und ich stelle nicht erst Oberarzt vor, gell? Also meistens stellen Sie dann dem Oberarzt vor, wenn Sie Diagnose und Therapie schon gemacht haben bei so einem Patienten, ja? Aber wir machen es jetzt mal andersrum. Ja. Ja? Bitte schön. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberst. Ich möchte heute Ihnen einen 29-jährigen Patienten, Herrn Matthias Scheuermann, vorstellen. Der Patient ist am 1. Juli 1990 geboren. Er ist Wenn Sie 29 Jahre sagen, es reicht schon aus. Er muss nicht das 183. Geburtsdatum wissen. Neun, Jetzt höre ich gerade nichts. 93, ich glaube. Ich höre jetzt nur 93. Was ist 93? 1993 Okay. Also reicht schon, wenn Sie sagen, geboren. 29-jähriger Patient, weil der Oberarzt hat keine Zeit für sowas, wissen Sie? Okay. Deswegen müssen Sie sagen, 29-jähriger Patient Okay, mit okay. den Symptomen. Okay. Er ist 183 cm und 85 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich bei uns wegen seiner plötzlich aufgetretene rechtzeitige Thoraxschmerzen mit Husten. Bei der Patienten seien keine Auslöser aufgefallen. Außerdem klagte der Patient über Dyspnoe, Herzprobleme, nach Fragen nach Herzprobleme wurde verneint. In der Vegetativanamnese ist unauffällig. Die Vegetativanamnese ist unauffällig. An Vorerkrankungen leide der Patient seit 4 Jahren Lupus erythematosus. Diese Krankheit sei konservativ mit Cortisontherapie behandelt worden. Außerdem leidet der Patient an Gastroösophageal-Reflux-Krankheit. Dagegen nehme er Pantoprazol 40 Milligramm bei Bedarf ein. Der Patient habe sich Meniskektomie vor 4 Jahren rechts untersuchen. Was hat er bekommen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Wegen Meniskusruptur Meniskektomie untersuchen Okay. oder Da Sie nicht durchgeführt wissen, ob der worden. Meniskus ganz raus ist oder nur Nee, ich korrigiert habe ihn worden ist, nicht würde ich einfach gefragt. Meniskusoperation sagen. Ja? Ja. Ja, richtig, habe ich nicht gefragt. Bei der Patientin sei keine Allergie und Unverträglichkeiten bekannt. Der Patient rauche seit 10 Jahren 20 bis 30 Zigaretten pro Tag. Er trinke am Wochenende ein Glas Wein. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnestik fanden sich Rheuma-Erkrankung beim Vater und Vater sei vor 4 Jahren wegen Autounfall oder Verkehrsunfall verstorben. Und die Mutter leide an Diabetes mellitus, wahrscheinlich Typ 2. Und sie habe an Schlaganfall oder Apoplex gelitten. Oder hätte einen Schlaganfall erlitten, ja. Erlitten. Der Patient sei verheiratet, habe kein Kinder, wohne mit seiner Frau. Er arbeite als IT-Techniker in einer Bank. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Pneumothorax aus. Differentialdiagnostisch kommen rechtzeitig. Vielleicht Myokardinfarkt Kann mal sein, ja. in Betracht. Ja. Zur weiteren Abklärung würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Als erstes würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Ich inspiziere den Brustkorb, ob es symmetrisch ist. Bei der Auskultation achte ich darauf, ob es Lungengeräusch gibt oder wie Lungengeräusch ist. Wenn ich eine Sturmlunge feststelle, denke ich oder spricht man von einem Pneumothorax. Okay, also nochmal zur Untersuchung der Lunge. Was machen Sie jetzt in der Lunge? Sie machen nur Auskultation oder was machen Sie noch? Dann bei der Perkussion achte ich darauf, ob es ein gedämpfter Kopfschall oder tympanischer Kopfschall ist. Ich erwarte einen gedämpften Kopfschall. Wo erwartet Sie einen gedämpften Oder Kopfschlag? Wo? rechtzeitige Sind Sie sicher? Hypersonorität. Hypersonor ist aber nicht Hypersonorität. gedämpft, ne? Hypersonor, ja. Ja, Sie erwarten Hypersonorität. hypersonoren Klopfschall, ja. Ja. Ja, Gut. Und was hören Sie bei der Auskultation auf der rechten Seite bei den Patienten? bei der Auskultation erwarte ich Sturmlunge, rechtzeitige Sturmlunge. Ja, ist es so? Also. Ja, oder verminderte Ja, Lungengeräusch. also genau, also das ist häufiger, dass man ein abgeschwächtes Atemgeräusch hört. Also dass man gar nichts hört, ist extrem Abgeschwächt. selten, ne, beim Pneumothorax. Also, da muss ja schon eine komplette Atrekt, also kompletter Kollaps sein. Also abgeschwächtes Atemgeräusch oder aufgehobenes Atemgeräusch, habe ich schon richtig gesagt worden ist. Und wo auskultieren Sie? Überall natürlich. Und wo kann es sein, Ja, dass Sie auch normales Atemgeräusch hören beim Pneumothorax? überall auskultiere ich, aber ich erwarte am meisten Apex von Lungen, diese Beschwerden oder Auffälligkeiten. Richtig, genau. Das Häufigste, dass es dann apikal ist. Und wo legen Sie das Stethoskop hin? Wo? Bei apikaler Abhören, wo legen Sie es hin? Hinter dem Clavicula Ja, und supraklavikulär, ja. Supraklavikular, Hm. Subklavikular und Interkostal. Okay. Und wenn Sie da nichts hören, ist das automatisch ein Pneumothorax oder? Was ist da Nee, wichtig? wir brauchen noch weitere Jetzt Untersuchungen. nur von aus, die weiteren Untersuchungen kommen noch, aber jetzt von Auskultationsbefund. Wenn Sie jetzt hier auf der rechten Seite vom Patienten, das ist hier, ja, wenn Sie jetzt praktisch mal hier Stethoskop draufhalten, dann hören Sie nichts. Also, oder also leises Atemgeräusch. Ist dann die Diagnose für Sie sicher? Nee. Hm. Was muss man da immer machen? Beidseitig, Richtig, genau. das haben wir Seitendifferenz, ja. Genau, überprüft. das ist genau die richtige Antwort, die ich Ja. hören wollte, ja. Gucken, ob Seitendifferenz besteht, ja. Genau, sehr gut. Okay, jetzt haben Sie auskultiert. Also Sie haben hypersonoren Klopfschall, abgeschwächtes oder aufgehobenes Atemgeräusch auf der betroffenen Seite. So, was machen Sie jetzt noch? Meinen Sie als körperliche Untersuchung oder Als weitere allgemeindiagnostische Maßnahmen. diagnostik? Körperlich haben Sie jetzt schon genug untersucht, finde ich. Ich überprüfe zuerst Vitalparametern, besonders Sauerstoffsättigung. Wenn eine Genau, ja. können wir eine Sauerstoffsättigung Aufgabe zuführen. Die Laboruntersuchung könnte weitere wichtige Hinweise liefern, wie zum Beispiel Blutgasanalyse oder können wir auch Blutbild überprüfen? Brauchen Sie Blutbild beim Pneumothorax? Nee, eigentlich nicht, Eigentlich aber nicht, ja. als Allgemeinmaßnahme kann sein. Also Labor ist das Letzte, woran ich denken würde bei Pneumothorax, gell? Dann sollte oder um die Verdachtdiagnose zu sichern, sollten Röntgenthorax veranlassen oder Veranlassen, eingeleitet ja. werden. Was schreiben Sie drauf, Röntgenthorax, Ja. auf Ihre Anforderung? In Anforderung Rezept sollten wir Daten von Patienten schreiben und Beschwerden und gewünschte Untersuchung Ja. und manche Beschwerden. Genau. Und Und zwei Ebenen. Wir was ist die müssen gewünschte zwei Untersuchung Ebenen. hier? Zwei Ebenen Röntgenthorax. Thorax, Röntgen. Ja. Genau, Posterior, anterior und schon erwähnt worden hier, seitlich. Röntgenthorax in Expiration, ja? Ja, Expiration Thorax. Damit Ja. man das besser erkennen kann, ja? Pneumothorax. Okay, jetzt haben Sie Röntgen gemacht. Also ich würde auf jeden Fall bei jungen Patienten immer auch EKG schreiben und auch Richtung Herzinfarkt abklären, wie Sie schon gesagt haben. Das Ja. ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die man machen sollte. Gut, und Röntgenthorax, und dann haben Sie die Diagnose gestellt. Pneumothorax rechts. Was machen Sie jetzt? Bei unsicheren Befunden können wir auch CT durchführen. Kann man machen, ja. Na, Wenn es unsicher ist. ja. Okay. Bei Bestätigung der Verdachtdiagnose sollte Sauerstoff abgeben, dann interventionelle Therapie beginnen, wie zum Beispiel Thoraxdrainage, Luftdrainage. Wo machen Sie die Thoraxdrainage? Gibt es da eine bestimmte Stelle, wo Sie die anlegen, die Thoraxdrainage? Zwischen von siebte, sechste Rippen oder Also ich Interkostalraum. bin kein Chirurg, aber normalerweise habe ich gelernt, dass man bei Pneumothorax normalerweise zweite ECR Medioklavikulallinie macht, ja? So habe ich es gelernt. Stimmt das? Wo sind unsere Chirurgen oder Notfallmediziner? Ja, das ist richtig. Zwei, drei. Normalerweise, ja? Ja. Normalerweise. Ja. Genau. Zweite Okay. Interkostal Medioklavikulallinie, genau. Gut. Okay. Wenn der Patient jetzt von der Sauerstoffsättigung gut ist, also über 95 ohne Sauerstoffgabe, Sättigung, Und im Röntgenbild Sie jetzt so einen apikalen Pneumothorax von ungefähr 2 Zentimeter sehen. Ja. Würden Sie auf jeden Fall eine Drainage anlegen oder was würden Sie machen? Wenn der Patient keine Sauerstoffprobleme oder der Pneumothorax nicht stark ist, können wir konservativ Überwachung durchführen. Ja. Genau, ja. Also bei kleinen Pneumothorax wenig Symptom und geringe Dynamik auch. Der Beschwerden kann man auch manchmal nur Verlaufskontrolle machen, aber dann würde ich den Patienten stationär aufnehmen natürlich dafür. Gell? Also nicht nach Hause schicken. Mhm. Korrekt, ja. Okay, das ist zum Thema Pneumothorax. Gell? Was ist das Gefährliche am Pneumothorax? Haben wir schon angesprochen? Wir haben angesprochen, ich habe wieder vergessen. Und? Dieser Name. Denken Sie nochmal nach, vielleicht erinnern Sie sich, ja? Spannungspneumothorax, ja? Spannung, ja, Spannungspneumothorax. Ja. Genau, was sind das? Gefährlich. Da Spannungspneumothorax kann herzliche Probleme oder Vaskularkollaps verursachen. Ja. Ja, genau, kann zu Herz Zeitvolumenverminderung und Schock aufführen. Gell? Also ja. Das wollte ich gerade fragen, was sind so Zeichen bei Spannungspneumothorax? Welche klinischen Zeichen würden Sie erwarten? Trachealverschiebung nach anderen Seite. Ja, das sehen Sie aber nicht von außen, wenn Sie den Patienten angucken. Was für klinische Zeichen gibt es denn für einen Hinweis, dass es spontan Spannungspneumothorax sein könnte? Ja, Trachealverschiebung und Seitdifferenz, wir müssen Seitdifferenz von Atembewegung überprüfen. Okay. Rein klinisch gesehen, ohne, also Sie gucken den Patienten an, durch Inspektion gibt es Hinweise, dass es ein Spannungspneumothorax sein könnte. Klinische Zeichen dafür. Die Sie beunruhigen. Trachealverschiebung. Die sehen Sie ja nicht von außen, da sieht man ja nicht von außen Trachealverschiebung, sehen Sie nur im Röntgen, ich meine es klinisch, allein durch Inspektion. Ich weiß nicht. Haben die Kollegen im Chat geschrieben, wollen wir mal kurz mal drauf gucken, ja? Also ich habe schon, genau, Zyanose, Hypotonie, Tachykardie, zunehmende Luftnot, also eine Dynamik, dass die Luftnot immer schlechter wird, ja? Und bis hin zum Schock, ja? Dass sie einen Schockindex entwickeln, die Patienten, ja? Hypotonie und Tachykardie, ja? Das sind so Hinweise, die Sie daran denken lassen sollten, dass es ein Spannungspneumothorax sein könnte, ja. Und da müssen Sie ganz schnell handeln, ja. Ich dachte eine sichtbare. Klinische Zeichen, Inspektion, sichtbar. Inspektion ist von außen, was Sie sehen, ja. Das war gemeint, unabhängig von Röntgen und Sachen, die Sie erzählt haben, also diese klinischen Zeichen, ja. Okay. Gut, gibt es dann noch Kommentare zum spontanen Pneumothorax? Ich gucke gerade mal nach. Synkope, genau, also Schock, Zyanose, Hypotonie, Maske, Luftlösespannung. Genau, die meisten Sachen haben wir, glaube ich, schon besprochen, gell? Ja, okay. Gut, das war das Thema Spontanpneumothorax. Gibt es aus der Anamnese Hinweise, die Sie dazu bewogen haben, dass Sie an diese Diagnose gedacht haben? Oder welche anamnestischen Angaben deuten auf diese Verdachtsdiagnose hin? Gab es welche? Es gibt keine Auslöser, das ist spontan. Ja. Und plötzlich aufgetretene Schmerzen, stechende Schmerzen, ja. Und sprechen für spontan Pneumothorax. Aber gibt es Risikofaktoren für einen spontanen Pneumothorax? Trifft es jeden Menschen gleich? jüngere Menschen entsteht diese Krankheit ein bisschen öfter. Ja. Und schlanke Personen und richtig, ja. Rauchen ja, kann ja. eine ja. Ursache sein. Mhm. Wie nennen Sie solche schlanken Patienten? Wie nennt man das im medizinischen Fachbegriff? Also groß und wenig Gewicht? Kennen Sie den Fachbegriff dafür, wie die Patienten sind? Jung, lang, groß und dünn. Asthenische Patienten. Ne? Asthenische Patienten nennt man das. Ja, asthenisch. Asthenisch, Asthenie, ja. Hm, ja. Also bei denen ist Risiko erhöht, ja. Und dann haben sie gesagt, Zigaretten rauchen, ja. Das sind so nicht asthenische, sondern asthenische, ohne Ä. Asthenische. Das Ä wegmachen, ja. Nicht, dass jemand das falsch aufschreibt jetzt. Okay, Patient hat ja gesagt, er hatte mal vor 6 Jahren Lupus erythematodes gehabt. Spielt das eine Rolle bei der Diagnose jetzt? Oder war das nur zur Verwirrung? Agnose kann ich zum Beispiel schon immer. Ich weiß nicht. Ja. Was denken die anderen? Bilmiyorum. Lupusla ilgili çok bilgim yok. Benim de yok da fazla. O yüzden biraz şaşırtmak için koydum onu. Alakası yoktu spontan pneumotoraksın. En azından benim bildiğim kadarıyla.